Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, schönen guten Abend. Auf unserer Tagesordnung, die ich gerade noch mal gepostet habe im Pad, haben wir nur wenige oder nur einen Top. Scheint also kurz zu werden. Falls noch jemand Anregungen hat, bitte ins Pad stellen. So, dann haben wir... bitte was? Dann müssten wir noch einen Versammlungsleiter festlegen. Gibt es irgendwelche Vorschläge? Ich kandidiere. Rolf. Das sind zwei Kandidaten, oder? Es passt ja heute, ne? Ja, wie läuft's ab? Abstimmung oder was? Also ich bin für Rolf. Ich bin für Snowden. Der Rolf hat es letzte Woche angestoßen. Fände ich jetzt klasse, wenn er da gleich mal den ersten Turnus übernimmt. Und ja, vielleicht machen das dann andere Leute ja auch. Ich finde die Idee grundsätzlich ganz gut. Und jo, los geht's. Ja, können ja andere Leute gleich machen. So, gibt's irgendwelche Einwände dagegen, dass ich die Versammlungsleitung mache? Ja, ich beantrage eine Wahl. Es gibt zwei Kandidaten. Ab Zeile 53 kannst du wählen. Hat sich auf Zeile 53, 54 jeder eingetragen, der seine Stimme da abgeben möchte? Das ist die Wahlversammlungsleiter. Ihr könnt plus 1 tippen in der Snowden-Zeile für mich oder für Rolf in der Zeile drüber. Und dann plus 1 und dann wird zusammengezählt. Das ist die Abstimmung über den Versammlungsleiter. Okay, also falls jemand noch abstimmen möchte... bitte hier schreien, ansonsten lege ich jetzt los. Es gibt ein Protokoll von der letzten Sitzung. Zeile 39. Gibt es da irgendwelche Einwände gegen die Verabschiedung dieses Protokolls? Dann ist das so beschlossen. Ich bin nur sehr beschränkt multitaskingfähig, deshalb die dringende Bitte, wir brauchen einen Protokollführer oder aber alle beteiligen sich daran. Sollen wir das so wie vorgeschlagen machen, dass wirklich jeder sich darum bemüht, das Protokoll mitzuführen und Rudi dann so nett ist, das ins Wiki zu stellen? Klingt vernünftig. Ich höre keinen Widerspruch, also ist das auch so beschlossen. Jetzt haben wir mittlerweile drei Tagesordnungspunkte, wobei der zweite ja bei der letzten Sitzung schon besprochen wurde. Mein Vorschlag wäre, dass wir sie alle der Reihe nach durchgehen. Gibt's da Widerspruch? Okay, dann Top 1, inhaltsarme Wiki-Artikel. Einige Artikel im Seitenverzeichnis können entfernt werden. Wer hat das eingestellt und kann gegebenenfalls erläuternd vielleicht noch was dazu sagen? Ich habe das eingestellt. Ja, bitte. Ich habe das Seitenverzeichnis aufgerufen und bin einmal durch alle Artikel durch und... hab dann alle, die mir herauskopiert, von denen ich der Ansicht bin, dass die zum Teil ersatzlos gestrichen werden können, zum Teil mit deutlich umfangreicherer Erläuterung und Beschreibung in anderen Artikeln schon aufgegangen sind. Bei der zweiten Sichtung habe ich das dann noch einmal gefiltert und dann ist dieses hier als erstes übrig geblieben. Die anderen 10, die habe ich... Die anderen 10 werden sehr streitwertig und von diesen könnte ich mir vorstellen, dass die Hälfte von dem ohne irgendeine Diskussion direkt fällt und die andere Hälfte könnten die Koordinatoren übernehmen, mal eben nachfragen, ob der jeweilige Ersteller bereit wäre zu sagen, ja, kann fliegen. Dient alles der Übersicht oder der Beginn der Übersicht der Ordnung, die dieses Seitenverzeichnisses. Ja, jetzt hast du das kurzfristig eingestellt, Axel. Ich glaube, niemand hatte wirklich Gelegenheit, sich das anzugucken. Und du hast ja auch schon angeregt, dass bitte die Verfasser selbst darüber mal nachdenken, ob man die löschen kann. Ich schlage also vor, dass wir die Verfasser hiermit alle auffordern, sich das anzuschauen, deinen Vorschlag zu überdenken und bis zum nächsten, zur nächsten AG-Sitzung dann mal ein Feedback liefern, sodass wir das einfach übertragen in die Tagesordnung nächste Woche. Gibt es Gegenvorschläge, Einwände? Dann machen wir das so. Dann der Top 2, Dirk Müllers Vorschlag. Das ist wahrscheinlich bezogen auf das Video, was wir letztens auch schon diskutiert haben. Ich bitte den Verfasser, mal was dazu zu sagen, worauf er sich genau bezieht. Ja, also nehme erstmal Bezug auf die Mailingliste, die Dirk Müllers Vorschlag ziemlich intensiv diskutiert hat. Und ich will einfach mal meinen persönlichen Eindruck schildern. Also ich habe ja das Buch von Dirk Müller gelesen, Showdown, ja. Und der Vorschlag, der diskutiert worden ist und der auch im Video jetzt nochmal in einer verkürzten Form dargelegt wird, den fand ich persönlich unheimlich überzeugend. Ja. Sein Vorschlag läuft ja darauf hinaus, für dringend notwendige strategische Struktur, Infrastrukturmaßnahmen und Investitionen neben der Schuldung, die erzeugt wird durch Kreditaufnahme sozusagen, für diese staatliche Kreditaufnahme, für die Durchführung von Investitionen, jetzt eben auch eine Möglichkeit, private Investoren zu motivieren, sich an diesen notwendigen Investitionen zu beteiligen. Das habe ich erstmal als relativ überzeugenden Vorschlag gefunden und habe dann in der Mailingliste erfahren und ich glaube, es ist auch andiskutiert worden letzte Woche. Da habe ich aber nur die Teile der Aufzeichnung hören können, dass der Vorschlag relativ kritisch gesehen wird hier in der Runde. Darf ich mal kurz einhaken, Klaus? Ja. Also jetzt ist klar geworden, worüber du genau diskutieren möchtest. Und ich würde anregen, dass wir vielleicht am Ende der Sitzung die Diskussion daran anschließen, weil, wie gesagt, darüber ja auch letzte Woche schon debattiert ist, gibt's da Kommentare, Anregungen. Sollen wir das so machen oder wollt ihr da jetzt ausgiebig drüber diskutieren? Also ich finde in Ordnung. Ich habe den Vorschlag hier eingebracht. Ich muss das nicht jetzt hier schon ganz am Anfang diskutieren. Wir können das gerne ans Ende setzen, weil dann sind wir vielleicht auch ein bisschen offener nach hinten raus. Okay. Ich habe mich in die Meldeliste eingetragen. Okay, dann kämen wir jetzt zu Top 3, Grundsatzdiskussion. Was ist das Vermögenseinkommen? Wer hat es eingestellt und möchte da gegebenenfalls was zu sagen? Ich stehe in der Wortmeldungsliste. Schlage vor, dass wir hier den Mumble-Chat für Wortmeldungen benutzen. Was hast du denn zu sagen? Ja, ich war etwas langsam. Ich habe das eben nochmal nachgeklickt mit dem Entfernen von Wiki-Artikeln. Also das ist ja so ein Index von Artikeln. Also so ein Index, der ist üblicherweise auch in so einem normalen Buch, ist ein Index immer, geht über mehrere Seiten. Die eine Zeile, dass Wiki-Artikel gelöscht werden können, finde ich nicht gut. Ne? Das klingt für mich wie Zensur und Löschen von Inhalten. Dass ein Index nie wie eine Titelseite einer Zeitung strukturiert, das ist klar. Deshalb ist es ein Index mit vielen Einträgen. Also ich bin dagegen Löschung. Gut, du hast offenbar, als wir den Top behandelt haben, nicht zugehört. Es erging die Aufforderung an die Autoren der Artikel, den Vorschlag, diese Seiten rauszunehmen, selbst überdenken. Jetzt sind wir beim Top 3 angelangt. Möchte noch jemand den Top 1 wieder aufmachen? Sonst gehen wir zu Top 3 über. Okay, Top 3, Grundsatzdiskussion, Vermögenseinkommen. Wer hatte das eingestellt und möchte gegebenenfalls was dazu sagen? Ja, das war ich. Und zwar, weil es des Öfteren mal irgendwie vorkommt in Argumentationen, dass zum Beispiel die Niedrigzinspolitik der EZB dem Sparer schadet. Und solche Dinge und auch in der Diskussion über Staatsanleihen, dass dann irgendwelche Lebensversicherungen eine wichtige Einnahmequelle für Lebensversicherungen zum Beispiel dann wegbricht, wenn man auf Staatsanleihen keine Zinsen mehr zahlt. Und ja, das ist irgendwie eine recht grundsätzliche Frage und in dieser Grundsätzlichkeit wird wahrscheinlich auch schwierig, parteiweit da eine Meinung zu etablieren. Aber vielleicht wäre es schon schön, in der AG einfach, wie stark das dann wird, muss man mal schauen. Aber da so irgendwie einen Konsens zu haben, dass man sowas eigentlich grundsätzlich nicht befürwortet. Ja, also ich gehe da mit dir völlig konform. Und finde auch, dass das leistungsloses Einkommen darstellt. Ach so, Entschuldigung, jetzt habe ich die Wortmeldungslisten nicht verfolgt. Der Axel ist als Erster dran. Ja, also Zinserträge aus Bankguthaben sind eindeutig. Das sind Bankgeld an Sparanlagen. Staatsanleihen, da bin ich schon sehr gespalten. Ich bin ja ein Freund davon, dass Staatsanleihen nicht mehr nur noch bei Banken sein dürfen. Ich bin auch ein Freund davon, dass Staatsanleihen sehr wohl eine Vergütung erhalten dürfen, weil ich das eben sehe als eine Art Grundfinanzierung des Bankwesens, die auch greift, wenn das Kreditvolumen und ähnliche oder andere Erträge nicht mehr vorhanden sind. Bevor die mir alle kaputt gehen, sage ich ja, und sonst am idealsten sowieso öffentlich-rechtliche Banken, aber das ist ein anderes Thema. Immobilieneinkünfte, da geht's schon los. Da habe ich eine Wohnung, sind zwei Wohnungen, und die andere steht gerade leer, weil Nachwuchs ausgezogen ist oder wie auch immer. Zählt das dann auch schon zu Immobilieneinkünften, wenn man die jetzt einfach vermietet? Was soll es denn sonst sein, wenn es das nicht ist? Du bist nicht dran, Rudi, bitte. Nee, Axel hat schon alles gesagt, ich ziehe zurück. Ist das eine Einnahme aus Arbeit oder was soll es sonst sein? Ja, also die Alternative ist, wenn man praktisch, ich sag mal ganz frech oder sehr extrem jetzt, ich kann da praktisch keine Einkünfte draus erzielen, dann lasse ich die Wohnung halt leer stehen. Und dann ist mir das völlig Banane, ob der andere unter der Brücke schläft oder nicht. Ja, aber also deswegen habe ich ja geschrieben, dass wir keine Verbote wollen, sondern ja eben indirekte Maßnahmen, die vielleicht zu was führen könnten. Aber also ich meine grundsätzlich, wie soll ich sagen, mir geht es nicht so sehr um die Details, sondern eher darum, dass ich glaube, dass wir über Vermögenseinkommen schon eine andere Ansicht haben als, sage ich mal, die Meinung, die so zum Beispiel in der öffentlichen Presse hauptsächlich vertreten wird. Und vielleicht könnten wir das irgendwie festmachen, damit man da ein bisschen darauf verweisen kann und dann irgendwie eine Grundlage hat. Weil ich meine, Wirtschaft ist ja immer auch nicht neutral. Also es ist schon die Frage, wo man halt auch hin will. Und das ist vielleicht noch ein bisschen zu unklar definiert. Ja, darum ging es mir. Es wird der Begriff Vermögenseinkommen erstmal gesetzt. Und dann fange ich an zu sagen, oberflächlich, okay, kann ich mir was drunter vorstellen. Es muss aber dann den Ultraschall ansetzen und einmal genau nachgucken, so, was genau ist denn jetzt darunter zu verstehen? Habe ich auf der einen Seite einen, ich sag mal, mittelprächtigen Eden Wolf mit seinen 830 vermieteten Wohnungen und auf der anderen Seite habe ich da jemanden, ja gut, der hat halt tatsächlich eine Dachgeschoss ausgebaut und vermietet. Ja, aber ich meine, wenn es keine Einnahme durch Immobilienvermietung ist, was ist es sonst? Was soll es sonst sein? Also ist es, ja, durch Einnahme durch was sonst einfach? Ja, aber Axel, also ich Immobilieneinkünfte, das, was du vorschlägst, das, oder was du anführst, das zähle ich schon dazu. Und ich würde zum Beispiel auch sagen, dass ich es befürworte, wenn man irgendwie einen ausgeglichenen Immobilienmarkt hat, damit eben die Mieten nicht ins Unermessliche steigen, was ja umgekehrt heißt, dass die Immobilieneinkünfte dann geringer sind. Also genau sowas meine ich eigentlich. Jawohl, dann sind wir nämlich, ich sag schon ganz frech mal, deckungsgleich. Ich bin nämlich auch ein Freund davon zu sagen, okay, wenn hier mit einmal außergewöhnlich höhere Einkünfte erzielbar sind, dann stimmt irgendetwas anderes nicht. Dann muss man volkswirtschaftlich hier entgegenwirken, dass wieder ein Überfluss, ein Überhang entsteht. Praktisches Beispiel, vor 15 Jahren sind die US-amerikanische Kaserne hier in Augsburg aufgelöst worden. Das waren das müssen ein paar hundert Häuser gewesen sein und ein paar hunderte Wohnungen. Die haben den Augsburger Markt dermaßen mit Wohnraum, mit einmal überflüssigen Wohnraum versorgt, dass über 10 Jahre hier in Augsburg praktisch keine Mietsteigerung mehr möglich war. Im Gegenteil, die sind sogar leicht gesunken. Und das ist für mich die richtige Antwort auf so insgesamt auf diese Vermögenseinkommen in den Griff zu kriegen. Ja, wollen wir vielleicht dazu ein Meinungsbild schon einholen? Gibt's da noch einen Diskussionsbedarf? Ja, in der Weimarer Republik wurden ganz klare Vorschriften für Mietpreise gemacht. Und nur so kann man aus der Wirtschaftskrise raus nach dem Ersten Weltkrieg, durch knallharte Kapitalkontrollen und die Steuerung der Mietpreise. Sonst wäre der Kaiser schon viel früher am Galgen gebaumelt, ja. Also wir sind jetzt allgemein bei der Diskussion um Vermögenseinkommen. Wollen wir die fortführen? Meine Anregung wäre, da einfach mal ein Meinungsbild abzuholen und vielleicht das auch nochmal in die Mailingliste zu tragen. Also mir ging es eigentlich nicht so um ein Meinungsbild, jetzt Vermögenseinkommen ja oder nein, sondern eher, dass man welche Art ihr am besten haltet, dass man den allgemeinen Konsens in unserer AG über Vermögenseinkommen, wie man den am besten festmachen könnte. Sehe ich das richtig oder interpretiere ich das richtig? Das Ziel geht dorthin, die Vermögenskonzentration und damit auch das Einkommen aus dieser Konzentration in den Griff zu kriegen. Bunky? Ich höre dich nicht. So, jetzt müsste es gehen. Ja. Ja. Also ja, mit diesen Vermögenseinkünften und Vermögen überhaupt ist immer die Frage, meine liberale Position dazu. In der Liste, vielleicht kennt ihr die Liste, wo die Milliardäre, die deutschen Milliardäre aufgeführt sind. Da gibt es verschiedene Beispiele. Ich will einfach mal zwei, der Form Hasso Plattner und Alois Wobben. Und dann gibt es solche, den Nachnamen Quandt haben. Nur mal als Beispiel. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden? Zum Beispiel Alois Wobben, das ist so ein Daniel Düsentrieb, der hat eben Elektrotechnik, notwendigen Wechselrichtertechnologie gemacht, um die größten getriebelosen Windkraftanlagen der Welt zu bauen und ist in dem Bereich auch Marktführer. Und sein Vermögen ist sozusagen, ist gemessen der Anteil der Firma, die er aufgebaut hat. Und diese Firma wirft natürlich Gewinne ab und an diesen Gewinnen beteiligt er sich selber. Würde ich jetzt mal unterstellen, das ist ein gutes Recht. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Quanterben. Die drei Quanterben haben dieses Jahr alle über 250 Millionen Euro Dividendeneinkünfte aus ihren Vermögen erzielt. Alle Quanterben, das sind die Hauptaktionäre der BMW, die haben sind keine Ingenieure, haben keine Motoren gebaut, also kurzum, die haben das Ding geerbt. Und also ich sehe nach wie vor dort die Krux an der Geschichte, das ist die Erbschaft. Die Erbschaft, die zu irgendwelchen Vermögen, die zu Einkommen führt, die leistungslos und in gewisser Weise nicht gerechtfertigt sind. Außerdem haben die Quants sich im Rudi. Zweiten Weltkrieg, die Quants haben im Zweiten Juh, Weltkrieg... Du bist jetzt nicht dran, Rudi hat das Wort. Darf ich auch was sagen? Im Chat haben wir eine Wortmeldungsliste, bitte dort eintragen, wir arbeiten die dann der Reihe nach ab. Okay, dann ich jetzt, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, von Thomas war das, glaube ich, ne, mit der, überhaupt dieser Top, der eingestellt wurde. Ich habe immer noch nicht das Ziel jetzt dieser Diskussion verstanden. Möchtest du herausfinden, ob die AG Vermögenseinkommen an sich gut oder schlecht findet, ob man was dagegen machen sollte, wenn man es schlecht findet, oder was das Ziel ist? Das könntest du bitte gleich nochmal erläutern, wenn ich fertig bin. Ganz kurz, meine Sicht der Dinge ist einfach, ich habe nichts gegen Vermögenseinkommen, solange es vernünftig besteuert wird. Und das ist, glaube ich, eher das Problem, wo man ansetzen sollte. Aber vielleicht kann ja Thomas nochmal sagen, was denn überhaupt seine Intention war für diese Geschichte hier. Okay, ja, vielleicht habe ich das auch ein bisschen falsch empfunden. Also ich dachte schon, dass eher die Leute nicht so begeistert sind von Vermögenseinkommen. Mein Problem war eigentlich so, dass vielerorts irgendwie das kritisiert wird, wenn Vermögenseinkommen sinken. Und das finde ich eigentlich relativ absurd. Aber ich kann es irgendwie nicht festmachen, weil es dazu nie irgendwie eine Entscheidung gibt. Und mach mal zu Ende. Ja, und diesen Zustand würde ich gerne ändern. Und noch eine zweite Nachfrage. Vermögenseinkommen, meinst du damit explizit Geldvermögens oder auch Sachvermögen? Weil wenn ich mir so angucke, wenn jemand halt, nehmen wir die Aldi-Brüder oder die Aldi-Familie, die haben ja eigentlich mehr Sach als Geldvermögen und beziehen daraus ihr Einkommen. Ist das auch kritikfähig? Ja, ich meine schon alles eigentlich. Das ist Sach und Geldvermögen. Welchen Sinn hat die Wortmeldungsliste hier? Ich bin mit meiner Wortmeldung durch. Und die hat er halt noch einmal präzisiert und deshalb war das völlig okay. So, und jetzt haben wir auf der Wortmeldungsliste noch den Axel. Hat sich erledigt, hat Rudi gerade abgedeckt. Fischer. Nee, hab nichts zu sagen. Bitte? Ich habe nichts zu sagen. Patrick. Also generell, wenn man ganz generelle Aussagen tätigen will, muss man, glaube ich, anerkennen, grundsätzlich ist gegen Vermögenseinkommen nichts zu sagen, denn sonst dürften Unternehmer keinen Gewinn mehr machen. Ich glaube, unter diesen Umständen würde auch keiner mehr Unternehmer werden. Das heißt, man muss Leuten, die ihr Kapital irgendwo reinstecken, schon zugestehen, dass sie daraus auch Früchte ziehen. Ich denke, es ist so lange akzeptabel, solange es nicht zu volkswirtschaftlichen Verwerfungen führt, sei es eben rein wirtschaftlich, eben zu einer extremen Vermögenskonzentration, wie wir sie im Moment sehen, weil die nachweislich eben volkswirtschaftlich schädlich ist und vor allen Dingen eben auch Macht und irgendwann auch Demokratie schädlich ist. Das heißt, man kann sagen, es darf jeder gerne unternehmerisch tätig werden und wenn er dabei Erfolg hat, umso schöner für ihn, wenn er dabei viel Erfolg hat, noch schöner für ihn. Aber es klang schon an, ab einer gewissen Größenordnung muss eben dieses Geld auch wieder der Allgemeinheit zufließen. Denn ich denke, wenn jemand seine erste 100 Millionen sicher gemacht hat, dann hat er einen Lebensstandard, der wahrscheinlich mit Mühe erträglich ist. Und dann kann er auch ordentlich abdrücken über alles, was darüber hinausgeht. Jetzt ist natürlich die Frage, die auch anklang, gibt es einen Unterschied zwischen Sachvermögen und Geldvermögen? Ich würde sagen ja, denn alles, was in Sachvermögen investiert ist, kann man wahrscheinlich grob unterstellen, dass es einen realwirtschaftlichen Nutzen irgendwie hat, wenn es einfach nur Erträge sind, die aus Geldvermögen stammen, dann ist das wahrscheinlich nichts weiter als eine mehr oder weniger kompliziert gestaltete Umverteilung und die macht natürlich ab einer gewissen Größenordnung einfach keinen Sinn mehr. Cute. Ja, zu dem Vorsprecher, der die Erbenfamilie Quandt angesprochen hat, da hat er natürlich nur den angenehmsten Teil erwähnt, dass sie sozusagen Aktienpakete geerbt haben. Aber die Quandts stecken in der Nazi-Wirtschaft drin. Ja. Die Quandts haben selber Zwangsarbeiter in einem Konzentrationslager in Hannover beschäftigt, um U-Boot-Batterien zu fertigen. Die Quandts haben während des Zweiten Weltkrieges Firmen übernommen in Frankreich. Ja, Hersteller von Elektrotechnik, Benito. Ja. Benito, kannst du mal dein Mikro einsetzen? Nein. Und solche Kapitalerben, also sprich Kapitalisten wie die Kranz eben, die haben ihr Geld nicht, wie der Vorsprecher erwähnt hat, dadurch, dass sie Ingenieure sind und tatsächlich selbst gearbeitet haben und Frequenzumrichter oder sowas gebaut haben für die Windradindustrie oder getriebelose Energieerzeugungsanlagen auf Windbasis, sondern die Quants haben ihr Geld dadurch, dass sie Zwangsarbeiter beschäftigt haben, dass sie Konzentrationslager in Hannover am Laufen hatten, damit sie ihre Industrieprodukte fertigen für die Kriegsindustrie des Deutschen Reiches. Und so sind die Quants an ihr Geld gekommen. Inzwischen fahren sie Rallye-Autos und machen solche Scherze da, ja. Und das ist eben Kapital. Das ist der typische Kapitalist, der sucht seinen Profit durch die Ausrottung in Kriegen. Du schweifst ab. Nein. Und so ist es bei den Quants. Die sind reich geworden durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Ausrottung von Europäern und anderen Völkern. Ja, das hat die Quants reich gemacht. Wie funktioniert denn das mit der Wortmeldeliste? Ich will die ganze Zeit was sagen. Ja, fass dich demnächst ein bisschen kürzer. Du gibst ja im Prinzip nur wieder, was Bunke gesagt hat. Er hat ja gerade diese Unterscheidung zum Erwerb des Vermögens gemacht. Und jetzt wäre als nächstes der Carsten dran. Ich wollte nur mal fragen, also wenn ich jetzt, sage ich mal, mir mein ganzes Leben lang den Arsch aufreiße, in Anführungsstrichen, und ich erwirtschafte wirklich einen absoluten Wert, und davon können meine Kinder sehr gut leben und davon können wahrscheinlich auch noch die Kinder von meinen Kindern leben und die und so weiter und so weiter. Warum soll denn dann, sage ich mal, meine Kinder bestraft werden, nur weil ich übelst clever war, weil ich mir den Arsch aufgerissen habe und weil ich richtig schön geschuftet habe in meinem Leben? Warum sollen die dann bestraft werden? Nur mal so. Fließendes Geld? Ja, fließendes Geld, die geben das doch auch irgendwann mal wieder aus. Die kaufen Brötchen im Netto und naja, was denn? Natürlich geben die das wieder aus. Nein, das ist ein Missverständnis. Hier gibt es einen Teilnehmer mit dem Namen fließendes Geld und dem habe ich jetzt das Wort erteilt. Ja, Ach so, okay. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich würde nur ganz gerne was sagen, weil es jetzt gerade das Thema war, Einkommen aus Geldvermögen, so wie ich das verstanden habe. Würde ich ganz kurz einfach nur Folgendes zu sagen. Ich glaube, dass Einkommen aus Geldvermögen, genauso wie Renditen, genauso wie Bodenrente, leistungslos sind. Andere Menschen müssen in irgendeiner Art und Weise dafür arbeiten. Und demzufolge, denke ich, müsste man das derzeitige Geldsystem dahingehend ja neu überdenken und halt diese Einkommen zum Beispiel über fließendes Geld, zum Beispiel über soziales Bodenrecht sozusagen abschaffen, was nicht heißt, dass man nicht vererben darf, was nicht heißt, dass man nicht für Arbeit gut bezahlt werden soll. Dankeschön. Axel. Ja, das Wischnewski, der Dr. Wode, hat mal einen Vorschlag gemacht, um diese Vermögenseinkommen zu begrenzen. Und sein Vorschlag war, er hat es jetzt nicht so die Bundesrepublik beschränkt und gesagt, wir setzen eine Grenze ein von 50 Millionen Produktiv-Investiv-Immobilienvermögen, Punkt, aus, Ende. Drüber hinaus geht nicht. Und was da drüber hinaus noch ist, ist halt Geld. Das hat ihn nicht weiter gestört und das stört mich auch nicht weiter. Denn beim Geldsystem sind wir in der Lage, das so hinzukriegen, dass es keine Banksparanlagen mehr, dass die kann nicht mehr existieren und damit gibt es auch keinen Sparzins mehr. Das, was Bunki gesagt hat, ist das andere. Wenn ich ein Vermögen zu meiner Lebenszeit gemacht habe und zu gegebener Zeit nicht aufgehört habe, sondern einfach weitergemacht habe, weil es mein Lebensglück war, dann sage ich, schön, wunderbar. Vermögen aus Erbe dagegen muss ganz anders behandelt werden. Es kann nicht sein, dass, und nun nehme ich ein Extrem, dass ich heute in der 14. Generation die Brut der Fugger immer noch alimentiere. Ich habe mit denen nie etwas zu tun gehabt, nur weil vor 14 Generationen vor 400 Jahren tatsächlich mal irgendwas da, ein Vermögen aufgebaut worden ist und das nur durch Erbe erhalten geblieben ist und natürlich durch eine halbwegs geschickte Vermögensverwaltung. Carsten? Ja, ich wollte eigentlich gerade was schreiben, aber jetzt sage ich, aber wenn ich jetzt wirklich, ich erfinde den absoluten Stein der Weisen, das verkauft sich wie blöde, ich mache 100 Milliarden, einfach nur mal eine Zahl, und ich brauche, sage ich mal, nie wieder arbeiten, weil ich habe was geleistet und meine Kinder haben das Glück, dass ich denen ihr Vater bin. Ich habe keine Ahnung, weil ich halt Kohle habe ich übelst viele Frauen gevögelt und habe 20 Millionen Kinder. und alle brauchen nicht mehr arbeiten gehen und die Kinder von den Kindern brauchen auch nicht mehr arbeiten gehen, dann ist das doch absolut in Ordnung, dass die das nicht müssen, weil die haben einfach nur die Kohle, dass sie sich das leisten können. Das ist doch in Ordnung, dass es denen dann gut geht. Irgendwann ist das Geld alle und wenn es in 10.000 Jahren ist und dann müssen sie wieder arbeiten gehen, dann ist meine Sippe halt am Arsch. Aber warum sollen das irgendwie bestraft werden, dass ich mir, sage ich mal, den Arsch aufgerissen habe und einen Strohhalm neu erfunden habe? Ja, ich denke, nehmen wir mal das Beispiel mit den 100 Milliarden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es geht eben einfach um die absolute Höhe und die damit verbundene Machtkonzentration. Geld ist eben nicht nur ein Tauschmittel, das auf der Bank liegt und wenn man halt Lust hat, sich Brötchen zu kaufen, dann gibt man damit Brötchen aus, sondern ab einer gewissen Größenordnung ist Geld einfach knallhart ein Machtmittel. Kein Mensch auf der Welt braucht 100 Milliarden Dollar, um seine materiellen Bedürfnisse zu befriedigen. Braucht man nicht. Ich denke, wenn man eine Milliarde auf den Kopf gehauen hat, dann hat man alles, was man sich wünschen kann und noch mehr. Und wer darüber noch materielle Bedürfnisse hat, der hat halt einfach einen Dachschaden. Fakt ist, die meisten Menschen, die schon eine Milliarde haben und noch mehr Milliarden anhäufen, tun dies nicht mit dem Ziel, das irgendwann mal auszugeben. Daher ist die Grundannahme falsch, dass das irgendwie wieder zurückfließt, sondern es geht darum, nur noch um Machtaufbau. Es ist eben einfach so, dass in einer Gesellschaft, wo sich der Großteil des Kapitals in sehr wenigen Händen irgendwann sammelt, diese Herrscher über dieses Kapital eben einen ganz erheblichen Einfluss auf alle wirtschaftlichen und sonstigen volkswirtschaftlichen Entwicklungen haben und damit natürlich auch einen ganz erheblichen politischen Einfluss. Und man muss sich eben einfach fragen, ob in einer Demokratie das ab irgendeinem Zeitpunkt noch hinnehmbar ist, dass letztendlich die Leute entscheiden können, was sie wollen, aber am Ende entscheiden halt eine Gruppe von 2% der Bevölkerung, die halt das Glück haben, das Zeug einfach geerbt zu haben. Das, denke ich, ist unter dem Aspekt einfach nicht hinnehmbar und geradezu unpiratisch. Man muss bei dieser Gelddiskussion auch einfach mal abrücken von dieser rein materiellen Betrachtung. Es geht ab einer gewissen Größenordnung nicht mehr um Geld als Zahlungsmittel oder als Anlagemittel. Es geht um Geld als Machtmittel. Und wir leben in einer Demokratie. Wir haben unser Rechtssystem demokratisiert, mehr oder weniger. Und hier, jetzt geht es eben auch darum, die wirtschaftlichen Verhältnisse zu demokratisieren. Denn faktisch leben wir in einem Wirtschaftsfeudalismus. Was die Mehrheit der Bevölkerung will oder macht oder gerne hätte oder ist eigentlich völlig egal. Es entscheiden relativ wenige darüber, was produziert und was konsumiert wird und in welcher Weise und wo. Und das kann irgendwo dann nicht mehr sein. Ja, der nächste in der Wortmeldungsliste ist der Wischer. Das war schon fast ein gutes Schlusswort zur Diskussion Vermögenseinkommen. Ich mache nur mal kurz den Zusammenhang zu dem, was Carsten gesagt hat. Das, was Patrick jetzt gesagt hat, bedeutet halt nicht, dass jemand, der irgendwas geleistet hat, seine Kinder nicht davon profitieren sollen. Das können sie schon. Man muss nur eben das Maß kennen. Also aus meiner Sicht ist das Maß sehr unterschiedlich und wenn ich da jetzt die Leute beschränke in ihrer Vorstellung, was denn das Maß ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich auch nicht sehr piratenhaft, weil wenn jetzt, sage ich mal, ich ein fettes Bankkonto habe und mein Maß ist, dass ich mir jede Woche ein Einfamilienhaus kaufe und das mit dem Vorschlaghammer kaputt schlage, dann ist das mein Maß. Fakt ist, dass dieses Haus wurde hergestellt von irgendwelchen Leuten, die es gebaut haben. Die haben da Geld dran verdient können, sage ich mal, das fließt ja in die Wirtschaft. Und diesen Vorschlaghammer, mit dem ich das Haus klipper klein schlage, den habe ich von Hornbach. Also Thomas? Ja, also ich habe jetzt schon einigermaßen viel Input gekriegt, also wegen mir muss man es auch nicht noch ewig in die Länge ziehen. Ich habe in Zeile 114 vielleicht mal eine alternative Formulierung gefunden, das vielleicht eher trifft, was ich meine, und zwar, es ist nicht Aufgabe der Politik, Vermögenseinkommen zu ermöglichen oder zu begünstigen. Danke. Patrick? Zu dem Thema Begrenzung oder Festlegung der entsprechenden Höhe, ich denke, das ist der entscheidende Knackpunkt. Interessant wäre natürlich, wenn wir uns einig sind, dass es ab irgendeinem gewissen Grad von Vermögenskonzentration zu volkswirtschaftlichen Nachteilen kommt, und das kann man empirisch beweisen, das ist also keine Theorie, das ist Fakt, dann kann man sich eben daran orientieren und probieren, das kann nur steuerlich sein, eben zu sagen, wenn wir eben diesen Grad erreicht haben, dann müssen wir da eben anfangen, gegenzusteuern. Letztendlich, glaube ich, gibt es darüber am Ende kein rationales Kriterium, sondern das muss halt jede Kultur, jedes Land für sich selbst entscheiden, welches Maß an Ungleichverteilung sie eben bereit sind hinzunehmen. Ich würde empfehlen, als Piraten sollten wir evidenzbasiert vorgehen und uns eben an empirischen Studien orientieren, die sagen, naja gut, ab dem Maß an Ungleichverteilung, sprich wenn 20% der Bevölkerung 80% des Kapitals haben, dann funktioniert's eben nicht mehr vernünftig. Dann müssen wir halt irgendwie sehen, dass wir dort einen vernünftigen Gini-Koeffizienten oder was auch immer definieren und sagen, das ist die für uns als wünschenswert angesehene Ungleichverteilung und dafür setzen wir uns eben ein. Und wenn wir eben feststellen, es geht darüber hinaus, dann müssen wir eben aktiv gegensteuern. Michael. Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal einen historischen Rückgriff machen und zwar, als die Bundesrepublik gegründet wurde, war ja der Eigentumsschutz eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Nicht nur des Kapitalismus allgemein, sondern auch der sozialen Marktwirtschaft, die ja eine positive Weiterentwicklung der Idee war, weil eben der pure Kapitalismus entsprechend übelst schiefgegangen ist in der Vergangenheit. Und Carlo Schmitt hat zum damaligen Zeit etwas vorgeschlagen, was bedauerlicherweise zum damaligen Zeitpunkt in der SPD schon nicht mehr mehrheitsfähig war, und das war, den Vermögensschutz auf das zu beschränken, was man tatsächlich braucht, um sinnvoll, also gut leben zu können. Und das wäre, diese Menge wäre deutlich unter 1 Million in heutiger Kaufkraft gerechnet. Insofern sollte man vielleicht wirklich mal grundsätzlich darüber nachdenken, wofür Privatpersonen Kapital brauchen. Wenn sie es einsetzen, um Arbeitsplätze zu schaffen, um es entsprechend wieder in die Wirtschaft zurückzugeben, dann hat das ja einen positiven Effekt, schafft Einkommen, schafft Arbeitsplätze, schafft Güter und Wettbewerb. Das sind ja alles positive Sachen, die wir durchaus wollen. Aber wenn dieser Prozess eben nicht mehr stattfindet, wenn diese Investitions- und Spekulationsblasen und so weiter gehen, dann wird das Ganze destruktiv und dann muss es entsprechend wegbesteuert werden oder in irgendeiner anderen Art und Weise abgeschmolzen werden. Axel? Axel will oder kann nicht? Klaus? Halt, ich war nur ein Ding. Also vor 63 oder 64 Jahren ist hier die Bayerische Verfassung verabschiedet worden. Und mich fasziniert nach wie vor dieser Artikel 123 da drin und ganz besonders der Absatz 3. Absatz 1 und 2 besagen nur, dass entsprechend hohe Einkommen auch zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen werden müssen. Das sind die Flussgrößen. Und der Absatz 3 geht an die Bestandsgröße. Und dieser sagt nun wortwörtlich, Erbschaftssteuern dienen auch dem Zwecke, Riesenvermögen in Händen Einzelner zu verhindern. Und das Ganze hängt, steht und fällt mit dem Begriff Riesenvermögen. Wo beginnt Riesenvermögen? Bei 5 Millionen mit Sicherheit nicht, weiter will ich es auch gar nicht ausführen. Aber diesen Absatz haben die nicht umsonst reingeschrieben. Den haben die mit voller Absicht reingeschrieben. Und das hatte auch einen ganz klaren Grund. Und deswegen steht der auch da. Klaus? Ja, also ich kann Leuten anschließen, die gesagt haben, dass die Erbschaftsregel so gemacht werden muss, dass nicht die Milliarden gereicht werden von Generation zu Generation. Und ich denke, es würde sich lohnen, aus dieser weitgehenden Übereinstimmung vielleicht mal einen Vorschlag zu machen, also vielleicht auch für ja einfach einen Antrag zu machen, um ihn als Piratenposition zu entwickeln. Ich persönlich glaube, da sind eine Reihe von Problemen noch damit verbunden, die zu lösen sind, so überzeugend sich diese Vorschläge auch anhören und so gut ich sie finde. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an so eine Firma wie deren Aktienbesitz ja in den Händen relativ weniger Leute ist. Das verteilt sich zwar gerade jetzt auf größere Anteilseignermengen, aber die Gründer haben immer noch so bis zu 30-40%. Wenn die jetzt durch eine Erbschaftsregel dazu gezwungen wären, sich von ihrem Vermögen zu trennen, dann hätte das die Bedeutung, dann würde daraus resultieren, dass sie also wirklich große Mengen ihres Aktienvermögens verkaufen müssten, auf den Markt werfen müssten, einfach um die Steuern aufbringen zu können, also das Bargeld. Und das wiederum hätte eine direkte Wechselwirkung auf den Aktienkurs, der würde nämlich dann radikal nach unten gehen. wiederum hätte dann die Konsequenz, dass andere, die gerade viel Geld in der Kasse haben, so eine Firma mal eben schlucken können. Also damit sind, will damit eigentlich jetzt nur sagen, da sind eine Reihe von Problemen verbunden, wenn man so etwas fordert, auf die man Antworten finden muss. Aber ich denke, wir sollten darauf eine Antwort finden. Also ich finde das Beispiel vom Axel, der Fugger und auch der Quant sind eigentlich überzeugende Beispiele, die zeigen, dass da ein riesen Handlungsbedarf ist. Klaus, du hast zwischendurch mal ganz kurzer Aussetzer. Welches Unternehmen hattest du als Beispiel genannt? Ich hatte das Beispiel SAP genannt, wo also die Kollegen Plattner und Hoppe im Besitz großer Aktienpakete sind. Und das ist quasi deren Vermögen, nicht das Geld, was sie auf dem Sparkonto haben. Und wenn sie das im Rahmen einer Erbschaft, einer veränderten Erbschaftsregelung versteuern müssten, im hohen Umfang, dann hätte das direkte Auswirkungen auf den Aktienkurs. Okay, Schulem. Ja, was soll ich sagen? Mir gefällt die ganze Richtung nicht. Denn letzten Endes müssen wir die Entscheidung treffen, wollen wir Kapitalismus haben oder wollen wir Sozialismus haben. In dem Moment, wo Kapitalismus da ist, dann sind Individuen, die alle Möglichkeiten des Zufalls und des Könnens ausnutzen. Wenn Sie auf Ideen kommen, Sie ja mal die Google-Heinis da, dann sind Sie auf einmal, ich weiß nicht wie viel Milliarden wert, 40, 50 Milliarden, das kann von heute auf morgen wieder verschwinden. Und auch dieses ganze Spiel mit den Statistik, wenn als Beispiel, wenn 20% der Bevölkerung 80% des Vermögens haben, ja, kein Mensch stellt überhaupt die Frage, wozu die Bevölkerung Vermögen braucht. Die Bevölkerung braucht Subsistenzmittel. Die Bevölkerung braucht Arbeitsplätze mit ausreichendem Einkommen und braucht mit sozialen Sicherungen. Vermögen ist ein Instrument des Kapitalismus oder im Feudalismus der Macht, ja. Und sogar im Feudalismus gehörte Grund und Boden eigentlich nicht dem Feudalherrn, sondern waren Lehngeschichte. Meine Meinung sollten wir uns auch Gedanken machen, wie sozusagen die Macht und die Verhandlungsfähigkeit des Arbeitnehmers in Deutschland und auf der Welt gestärkt wird, so dass er sozusagen seinen Anteil innerhalb der wirtschaftlich machbaren Grenzen vergrößert. Die Großvermögen, man kann sich nicht an Fugger aufhängen und man kann sich nicht an die Quants aufhängen. Dafür wird ein Wirtschaftsgeschichtler 10.000 Beispiele bringen von großen Vermögen, die wieder weggeschmolzen sind. Ich finde, dass die AG hier mit Statistiken und mit relativ einfachen Denkmodellen an ein sehr komplexes Problem geht. Man kann auch nicht beschränken, sagen, 1 Million reicht. Auch der Ansatz vom Vermögen ist falsch. Denn wir brauchen bloß ein Gedankenexperiment zu machen. Der Staat tut von heute auf morgen das gesamte Produktivvermögen sozialisieren. Was passiert für den einzelnen kleinen Mann, der arbeitet? Kann er sich da sozusagen eine Maschine am Markt verkaufen und dafür mehr Konsum leisten? Gar nicht. Der Kapitalist, wenn er will oder nicht, ja, in der Gesamtheit, saldenmechanisch gesehen, ja, ist ein Agent der Gesellschaft, der sich entsprechend ein höheres oder je nach Geiz geringeres Einkommen leistet. Und wenn man die Ungerechtigkeit nimmt, dann müsste man eigentlich den Gesamtkonsum der Kapitalisten nehmen und vergleichen mit den anderen. Und dann wird man mit Entsetzen feststellen, dass manche Vermögenskonzentrationen dazu geführt haben, dass sozusagen der Kapitalistenkonsum in Relation zur Gesamtbevölkerung zurückgegangen ist. Also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist mir zu statisch, zu mechanisch, die ganze Vorgehensweise der AG an die Vermögensproblematik. Was anderes ist sozusagen sowohl die Vermögensteuer als auch die Erbschaftssteuer als Mittel sozusagen höhere Einkommen abzuschöpfen. Ja, das ist nichts anderes wie eine Art einmalige progressive Steuer. Kann man drüber diskutieren, ja. Aber alle diese dämlichen Vorschriften, zum Beispiel Erhalt der Lohnsumme. Wenn wir uns überlegen, wenn nicht zu lange wird, dann greift an. Wenn einer sagt, er braucht keine Erbschaftssteuer zahlen, wenn er die Lohnsumme hält. Jetzt, es ist ein total statisches Vorgehen von unseren, ich glaube, das ist sogar die Rechten, also die CDU, CSU, die das verlangt. Ja, stellt man sich vor, eine Fabrik, die bis jetzt 100 Mann beschäftigt hat bei gegebener Technik. Und da kommt eine neue Technik und sie kann die nicht mehr beschäftigen, weil sie muss andere Maschinen kaufen und dann kann sie nur 30 Leute beschäftigen. Dafür werden andere Leute bei der Maschinenproduktion beschäftigt. Dann kommt der Staat und greift dazu. Man sieht, wie diese Vorgehensweise, diese Denkweise eigentlich uns nur auf die Dauer lächerlich machen wird und wir werden von jedem geübten sozusagen Gegner auseinandergenommen. Okay, also ich hoffe, ich habe es einigermaßen rübergebracht. Danke. Sag mal, ich muss mir nur anmuten. Patrick, bitte. Ja, also ich würde dem einfach mal grundsätzlich widersprechen. Ich denke, die meisten Leute reden einfach nur Bullshit, deshalb sollten wir uns an Fakten orientieren. Und wenn wir uns an Fakten orientieren, kann man uns auch nicht auseinandernehmen. Es ist einfach so, dass es diesen Zusammenhang gibt, der ist auch belegbar. Und wenn jemand was anderes behauptet, dann ist er halt einfach nur ein Propagandist. Also es gibt ganz rationale Gründe zu fordern, dass eine Vermögenskonzentration innerhalb einer Volkswirtschaft nicht über ein gewisses Maß hinausgehen darf. Ich gebe dir recht, das kann man wahrscheinlich nicht ein für alle Mal absolut festlegen und sagen, das sind 50 Millionen oder 100 Millionen oder so und so viel Prozent vom BIP oder was auch immer, sondern das muss ein geregelter Prozess sein, der beobachtet werden muss und der auch flexibel auf nicht vorhersehbare Zukunft reagieren können muss. Und dieser Prozess nennt sich Politik. Politik muss eben eingreifen und muss den gesellschaftlichen Konsens dann umsetzen. Auch der gesellschaftliche Konsens kann sich mit der Zeit ändern. Es mag Zeiten geben, wo die Leute eher ein Bestreben nach höherer Gleichverteilung haben. Und es mag andere Zeiten geben, meistens in Boomphasen, wo eben eine höhere Ungleichverteilung akzeptiert wird, weil eben alle irgendwie ein bisschen mitwachsen. Das kann sich ändern. Aber Fakt ist, es muss diese Steuerung geben. Man kann es nicht sozusagen dem absoluten Prinzip der Unantastbarkeit des Vermögens überlassen, zu denken, dass das nun die eierlegende Wollmilchsau ist. Es muss ein kontrolliert, geregelter, demokratisch legitimierter Prozess sein, der auf eine bestimmte Ungleichverteilung immer abzielt. Und da kann mir noch jemand erzählen, dass große Vermögen immer wieder von selbst verschwinden. Das ist ja schön. Wenn sie es von selbst tun, braucht man da nicht eingreifen. Aber wenn sie es irgendwann eben nicht mehr tun, dann muss man eingreifen. Matthias. Ja, stimme dem Patrick weitestgehend zu. Es ist hochinteressant. Es hat irgendwas auch mit dem Vorrecht der Politik gegenüber der Ökonomie auch was zu tun, was darin zum Ausdruck kommt. Es ist so, dass es ja schon mal irgendwie in den 30er Jahren von jemand gemacht wurde in einem großen Land, Roosevelt, hat das irgendwie einigermaßen hinbekommen und dann war danach 30 Jahre so eine gewisse Stabilität. Wie wir das heute in einer vernetzten, globalisierten Welt hinbekommen, müsste man so einen Roosevelt auf Weltebene wahrscheinlich haben, um sowas überhaupt durchzusetzen. Interessant finde ich, dass gerade zu dieser Diskussion passt das Buch von Ulrike Herrmann, Der Sieg des Kapitals, ist gestern rausgekommen. Und da schreibt sie, wir leben nicht in einer Marktwirtschaft, sondern wir leben im Kapitalismus, was nicht das Gleiche ist. Diese Propagandafloskel, die da auch der AMT vorhin zitiert hat, wir würden in so einer sozialen Marktwirtschaft leben, stimmt einfach nicht. Es ist einfach definitiv nicht der Fall. Und insofern ist diese Grundsatzdebatte, die sich jetzt aus diesem Punkt von Thomas entwickelt hat, vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir das wieder mal ins Bewusstsein der AG gehoben haben, dass da eine Veränderung vielleicht ansteht. Zumindest eine Einhegung oder ein neuer gesellschaftlicher Konsens darüber, wie wir das in Zukunft gestalten wollen. Die ganze Krisenbewältigung kann dann meiner Meinung nach nicht dazu dienen, dass wir zu dem Vorkrisenzustand zurückkehren, sondern da sollte was Neues herauswachsen aus dieser, also Krise als Chance praktisch verstehen. Und aber wie gesagt, vieles, was die Vorredner gesagt haben, kann ich mich anschließen. Jetzt hatte fließendes Geld noch eine Wortmeldung. Ja, mich stört ein wenig in der Diskussion, dass es jetzt darum geht, wie verfahren wir mit Riesenvermögen, die entstanden sind, wie können wir die wieder abbauen, wie können wir das wieder ins Gleichgewicht drücken. Mein Ansatz wäre, wieso verhindert man nicht prinzipiell, dass solche großen Vermögen überhaupt erst entstehen? Das ist ja ein Ergebnis des Geldsystems, dass die Vermögensberge immer weiter wachsen und im gleichen Maße natürlich auch die Schuldenberge. Also sprich, der Zins ist ja letztendlich da maßgeblich verantwortlich neben Renditen und Bodenrente. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man vielleicht in der Richtung mal ein bisschen tiefer geht und hinterfragt, wie entstehen Vermögen überhaupt? Sind sie, ist das sinnvoll, dass sie so hoch entstehen? Wie sind die Vermögen verteilt? Und ja, was hat das alles mit Gerechtigkeit zu tun vielleicht? Also das würde mich jetzt interessieren in dem Zusammenhang. Danke. Fischer. Ja, gleich dazu. Vielleicht wartest du noch ein paar Tage, dann wird es auf unserem Blog ein Artikel auch zu diesem Thema Zins und ob das jetzt wichtig ist oder nicht geben. Und daran werden wir dann mit Sicherheit auch deine Argumente jetzt aufnehmen und dazu was sagen. Patrick? Mit Verweis auf Roosevelt, den ja Matthias angesprochen hat, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, das Anwachsen von Riesenvermögen zu verhindern. Riesenvermögen entstehen meistens aus Rieseneinkommen und Roosevelt hat einfach ab einem gewissen Grad 97% Einkommensteuer genommen. Ich würde jetzt nicht vorschlagen, dass wir genau in derselben Höhe zuschlagen, aber letztendlich kann man rein mathematisch sich ausrechnen, ab welcher Grenze man ungefähr kappen muss, wenn man vermeiden will, dass Vermögen übermäßig von selbst immer weiter ansteigen. Und ich denke, das kann man halt entweder dadurch machen, dass man eben das am Einkommen festmacht, was ich nicht so sinnvoll halte, weil das kann eine Auseinanderentwicklung nur bremsen. Oder man sagt eben einfach, ab einem gewissen Vermögen hat man eben eine progressive Vermögensteuer, die eben nur noch demjenigen ermöglicht, sozusagen weiter zu wachsen, der das Kapital entsprechend produktiv anlegt. Und ansonsten, wenn er mit seinem Geld nichts Produktives anzufangen weiß, dann wird er eben über diese progressive Vermögensteuer eben wieder, wird's wieder sinnvolleren Zwecken zugeführt. Wer war denn jetzt der Nächste? Matthias. Ja, noch eine Ergänzung. Der Peukert war in der letzten Zeit viel mit Unternehmern, auch sehr reichen Unternehmern bei verschiedenen Kongressen zugegen und hat mir gestern da berichtet, eine hochinteressante Entwicklung. Die Grünen, die ja in diesem Wahlkampf versucht haben, ganz vorsichtig über eine veränderte Steuerpolitik in die Richtung, also viel zu vorsichtig in unseren Augen natürlich, was wir ja gerade besprechen, aber versucht haben, haben ja in den letzten Wochen eine massive Kampagne gegen sich erlebt, die genau diesen Sachverhalt attackiert hat. Und alle ihre Versuche zu sagen, 90% hier werden gar nicht betroffen von diesen Steuererhöhungen, sondern nur 10% oben und so weiter, hat trotzdem diese Kampagnenmaschine es geschafft, dass das nicht durchgedrungen ist, sondern wirklich hier man den Eindruck hat, dass da draußen nur wahrgenommen worden ist, ja, das ist eine Steuererhöhungspartei. Und da sieht man mal, wer auch nur ganz im geringsten versucht, das anzugehen, das Thema, was dem für ein Gegenwind entgegenschlägt. Und in diesen Treffen oder in diesen Konferenzen und Kongressen, wo der Herr Peukert dabei war, hat er das beobachten können. Das waren die nur alle in den Gesprächen unterwegs, wie sie das praktisch abstoppen können, wie sie das verhindern können, wie sie die Grünen da stoppen können. Also das sind wirklich Paradebeispiele, was einer Partei droht, die so etwas auch nur ansatzweise in Angriff nehmen wird. Axel. Also Patrick hat es eigentlich gesagt, es geht um Einkommen. Und der das Thema oben drüber steht Vermögenseinkommen. So, dann lasse ich das Vermögen weg und dann bleibe ich beim Einkommen. Einkommen aus unternehmerischer Tätigkeit kann auch sehr hoch, kann auch schon ganz ordentlich sein, kann aber auch mit einmal sehr hoch werden und dann wird man, und dann ist es ja auch schon einmal Vermögenseinkommen. Ich bleibe beim Einkommen. Und ich komme wieder zu Roosevelt. Was hat denn der gemacht? Der hat tatsächlich den fast exponentiellen Verlauf der Vermögensansammlung bei wenigen doch auch gebrochen, indem er tatsächlich die Einkommensteuer, den Spitzensatz nachher, in irgendeiner Art und Weise progressiv hat hochlaufen lassen auf 91%. Und und ich behaupte mal ganz frech, aus Arbeit oder anderer Tätigkeit gibt es nur ganz wenige, die auf so hohe Einkommen jemals kommen, wie wir es heute bei den Vermögenseinkommen zum Teil sehen. Es gibt diese Ausnahmen, das sind der Formel-1-Fahrer und das ist auch der Künstler. Die schaffen es. Und da sage ich auch, Einkommen ist Einkommen. Also Vermögenseinkommen heranzuziehen, macht Sinn, aber es geht da am Ende über das Einkommen selbst. So, jetzt hatte ich noch irgendwas zu Matthias, aber das habe ich vergessen. Okay, dann der Klaus nochmal. Ja, nochmal zum Thema Einkommen. Ich würde gerne noch ergänzen, es gibt natürlich sehr hohe Einkommen, das ist richtig. Also ich sag mal, ein Banker mit einem Einkommen von 10 Millionen im Jahr, sicherlich im Rahmen des Möglichen, ist aber noch nicht dafür verantwortlich, dass jemand richtig reich wird. Jemand, also ich denke jetzt mal, Milliardär oder Multimilliardär wird eigentlich nur ein Aktienbesitzer. Und die Frage ist, ob ein Aktienbesitzer oder ein Anstieg eines Aktienwertes aufgrund der Tatsache, dass die Firma gut erfolgreich arbeitet, ob das als Einkommen eingestuft werden muss oder ob das anders zu sehen ist. Also es ist zumindest nicht vergleichbar mit dem Jahreseinkommen eines Bankers. Axel, bevor du jetzt mit deiner Wortmeldung dran bist, wollte ich nochmal anregen, dass wir langsam vielleicht überlegen, in dieser Diskussion mal einen Abschluss zu finden. Ich finde das total wichtig. Ich denke, das wird uns auch in der nächsten Zeit beschäftigen. Aber ich glaube, dass wir das langsam mal abschließen sollten. Also Axel, bitte. Also direkt darauf, Aktienpreise, wenn sie mal wieder über den Markt fliegen, sind Scheinvermögen. Das hat überhaupt noch nichts mit Einkommen zu tun und mit Vermögen. Vermögen wird es eigentlich erst, wenn er anfängt, es zu verkaufen. Dann hat er aber wieder ein Einkommen. Der Verkauf ist ein Spekulationsgewinn. Ne? Hier wird er ja nicht Investition, sondern Spekulationsgewinn oder Dividende. Wenn sie höher ausfällt. Das ist das Einkommen. Tauchen dann irgendwann die Aktienkurse wieder ab, dann ist dieses nette Vermögen von diesem netten, zweifachen Milliardär und dann ist er schlagartig nur noch einfacher Millionär. Und übermorgen wieder Milliardär. Also das sind Scheinvermögen, die interessieren mich gar nicht, sondern das Einkommen da draus. Paul? Ja, da hat ja gerade Axel ja schon drauf verwiesen, da möchte ich auch zustimmen, aber wie gesagt, die Dividenden machen schon Leute reich, das ist stetiges festes Einkommen, was auch man festlegen kann und man kann natürlich auch als Aktionär auch Systematiken angehen, die auch einem ein festes Einkommen beschert, ne? Und dass man ja nicht unbedingt bei einer Aktie bleiben muss, sondern eben da, auch wenn man eben auch Insider-Informationen oder gute Informationen hat und auch die richtigen Berater und so weiter, dann kann man da viel, viel mehr generieren, auch als festes Einkommen, als jetzt der normale Arbeiter, ja, der vielleicht auch keinen Durchblick hat bei den Aktien und so weiter und auch nicht weiß, wie man eben auch diese Preise nach oben bringen kann oder nach unten, wo man ja auch Geld mit verdienen kann. Ne? Man weiß ja eben Puts und so weiter und Calls, ne? Dementsprechend kann man ja auch sich da positionieren. Wen hatten wir? Matthias. Ja, ich pflichte nochmal Patrick von vorhin bei und verweise auch auf Rolfs Anmerkung, vielleicht jetzt doch bald zum Ende zu kommen und nachher dann die Diskussion nach der regulären Sitzung fortzusetzen. Und zwar hat er gesagt, wir sollten evidenzbasierend arbeiten und er hat es genau auf den Punkt gebracht. Es ist noch ein Kampf draußen im Augenblick in der Wissenschaft um die Deutung von Ungleichheit und von diesen Problematiken, die wir hier diskutieren. Und diese Diskussion ist natürlich auch wieder wird geführt unter den Rahmenbedingungen von Interessen, die darauf einwirken. Und aber diese sagen wir, evidenten wissenschaftlichen und leider auch zum Teil interessengeleiteten Dinge sollten den Rahmen bilden, auch den Referenzpunkt unserer Vorgehensweise. Und dann wirkt das auch nicht so, Schulin, wie du das vorhin gesagt hast, dass das statisch wirkt oder antikapitalistisch oder antimarktwirtschaftlich, sondern hat dann auch einfach eine wissenschaftliche Fundierung. Klaus? Also ich wollte jetzt noch was zum Thema Aktienbesitz sagen. Ich bin aber auch gerne bereit, das dann an den Anschluss der Sitzung zu stellen. Das müssen wir jetzt nicht mehr in den Agendapunkt packen. Ja, Axel, die letzte Wortmeldung würde ich vorschlagen. Wir können ja in freier Diskussion im Anschluss an die Sitzung anknüpfen. Das letzte bezog sich auch auf meine letzte Wortmeldung zu diesem Punkt. Matthias hat gesagt, dass es tatsächlich in den Köpfen verankert worden ist. Wenn zwei Themen angegangen werden, dann entsteht sofort ein gewaltiger Widerstand quer durch die Bevölkerung. Das eine Thema ist Sparen, dieses ist jetzt nicht gemeint. Das andere ist tatsächlich die Erbschaftssteuer und Vermögen. Nun frage ich mich, wer hat ein Interesse daran? Und es gibt Es gibt in der Schicht unserer Reichen eine, ich meine sogar eine breitere Schicht, die in der Zwischenzeit sehr wohl sagt, fangt endlich an, uns zu besteuern. Und dann gibt's natürlich auch noch ein paar andere. Aber von welcher Quelle wird das eigentlich gespeist? Wer hat hier die Medien, du hast die Grünen genannt, die da so ein bisschen wohl drunter gelitten haben, das klingt durchaus plausibel. Das ist auch zu ermitteln, zu beobachten, aus welcher Quelle kommt das, von wem wird das eigentlich getrieben? Und ich behaupte, es wird am Ende gar nicht von unseren, von wirklich nur von den Reichen getrieben. Klaus? Das wird nicht von den Reichen betrieben, das wird von der FDP betrieben. Wenn jemand den Brüderle mal in den letzten Fernsehsendungen gesehen hat, wie er gegen die Vorschläge der Grünen und auch der SAB, der SPD zur Steuererhöhung wettert, dann sieht man, mit welchen ja teilweise Reden und teilweise auch unwahren Argumenten da diffuse Ängste geschürt werden, die sich an den kleinen Mann dann auch wenden sollen, ob nicht adressiert ist mit den Vorschlägen. Also da versucht eine kleine Partei Kapital draus zu schlagen, dass sie da populistisch irgendwo gegen solche Vorschläge vorgehen. Die Reichen, da stimme ich dir durchaus zu, Axel, das ist auch meine Information, weitest oder weitgehend schon in der Lage, willens von abzugeben. In Amerika gibt es ja eine große Initiative, habt ihr sicherlich gehört, die ist, glaube ich, von Bill Gates initiiert worden, dass dort breite Anteile ihres Vermögens sozusagen in irgendwelche Stiftungen gesteckt werden, um dort gemeinnützigen Zwecken zu dienen. Also die Bereitschaft ist durchaus vorhanden. Wir müssen halt nur in der Lage sein, so Leuten wie Brüderle und anderen, ich sag mal, das einfach aufzudecken, wie unsachlich und populistisch das ist. Und ich denke, dann wird was draus werden. Okay, also ich wäre jetzt, möchte mal den Vorschlag machen, dass wir wirklich die Diskussion im Anschluss an die offizielle Sitzung fortsetzen. Gibt es da eine Gegenrede? Dann machen wir das so. Der nächste Top ist der Top 4. Das geht da um den Geldsystem-Piraten-Block. Ist das mir? Ja, bitte, Matthias. Danke noch. Als letzter Schlankel zum Vorpunkt. Gestern Georg Schramm bei Pelzig im ZDF, Mediathek. Er tritt ja ganz selten als Georg Schramm irgendwo auf. Sehr sehenswert. Empfehlen seine Position gegen der FDP und wie er die FDP charakterisiert hat gestern Abend, ist wirklich sehenswert. Ja, Top. Wie bitte? Kannst du den Link mal hier in den machen? Nee, habe ich jetzt nicht parat, aber ZDF Mediathek wird wohl jemand finden. Danke, Rudi. Top 4, es geht um unseren Blog. Da haben wir ja die letzten zwei, drei Wochen schöne Erfolge gefeiert. Da haben ja wirklich viele mitgemacht. Ich sehe überhaupt, dass die AG Geldordnung voller Saft und Kraft steht. Heute Abend wieder mehr als 30 Leute hier. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben eine Serie populäre Irrtümer vor 2 Wochen gestartet, oder schon vor 2,5 Wochen. Da wollte ich mal fragen und haben auch schon einige geantwortet jetzt im Pad, wie es da weitergeht. Ich habe die Zeit überbrückt mit den YouTube-Videos, die jetzt von der Euvicon zur Verfügung standen. Heute ist ein sehr sehenswertes Video mit dem hessischen ehemaligen Steuerfahnder, Namen vergesse ich immer, und Whistleblower-Preisträger von 2009. Der auf der Euvicon absolut Klartext geredet hat, auf dem Blog von uns veröffentlicht worden. Schwengler. Ja, genau, danke. Und das sollte sich jeder mal ansehen. Absolut toll, dieses Panel auf der Euvicon. Wir haben jetzt noch die Rede von Bruno Gramm, aber wenn jemand, wie gesagt, ein populäres Irrtum hat, dann können wir das natürlich hinten anstellen. Jetzt mal einen kurzen Moment. So, noch 2 andere positive Nachrichten. Die Nachdenkseiten werden morgen eine teilweise Wahlempfehlung für die Piraten machen. Die erste Wahlempfehlung ist natürlich bei Nachdenkseiten, wer die kennt, die Linke. Aber das ist, ich habe heute den Vorentwurf des Textes bekommen, aber kann ich jetzt nicht rausgeben, aber das ist trotzdem ein schöner Erfolg. Zumal Joachim Paul von der Fraktion in NRW, als auch ich und heute auch der Benedikt, der zum ersten Mal da an einer Konferenz teilgenommen hat, regen Kontakt mit den Nachdenkseiten mittlerweile haben. Und am Freitag werden dann entweder ein oder zwei unserer YouTube-Videos von der EUVICON noch auf den Nachdenkseiten in der Empfehlungsliste veröffentlicht werden. Also auf jeden Fall ein paar schöne Erfolge unmittelbar vor dem Wahltag am Sonntag, die man hier auf jeden Fall berichten kann. Ansonsten gebe ich jetzt das Wort mal an die weiter, die in der Serie Populäre Irrtümer irgendwas in der Pipeline haben. Wir hatten noch eine Wortmeldung von Bunky. Ja, als Einwurf zu diesen, wir hatten ja die kommentiert, die Videos, mit Textbeiträgen darum wurde gebeten, wer kann das noch unter diese Videos stellen oder passiert das? Ich habe gesehen, dass da gerade du sehr viel gemacht hast, Bunky. Erstmal das Lob dafür. Wir waren alle sehr, sehr eingespannt und wahrscheinlich hätten wir das eine oder andere nochmal so ein bisschen redigieren müssen oder ausführlich oder es ist ja ganz schwierig auf jeden Fall. Wir haben erst einmal darauf verzichtet, also tut mir fast ein bisschen leid für die Arbeit, die du da gemacht hast. Vielleicht kann man es im Zusammenhang mit den YouTube-Kanälen, wo sie ja auch stehen, dass man dort die Zusammenfassungen vielleicht noch mit draufnimmt. Oder hat jemand einen anderen Vorschlag, wie man das integrieren kann? Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich damals ja das gefordert habe sogar. Also ich bin da sehr motiviert, jetzt nur als Erklärung, also hier im Ulmer Wahlkreis ist ja die Spitzenkandidatin oder Listenkandidatin, gehörlose Kandidatin, ja, und ich verfolge die auch mit Twitter und so und das, ich kann mich inzwischen mehr und mehr hineindenken in jemand, der im Prinzip da gehörlos ist und überall doch gerne Untertitel hätte, zwar notfalls auch von Lippen ablesen kann, aber das ist einfach sozusagen Service, ist ja auch heute das, Wahlprogramm in Gebärdensprache rausgekommen für die Piratenpartei und einfach in der Hinsicht was zu haben, würde ich sagen, man könnte ja als Überschrift einfach schreiben, sozusagen Hinweise für Gehörlose oder so, damit das nicht, damit da was ist und Service. Ja, fertigst du sowas konkret an? Nein, also nicht regelmäßig. Ich habe damit nichts direkt zu tun. Ja, das muss man halt machen, ne? Das ist halt Arbeit. Paul. Ja, also da auch noch mal ein paar Hinweise. Gestern Abend war ja auch ZDF, hat ja auch da sehr interessante Berichte gebracht, insbesondere im Teil 21, wie die Banken, welche Probleme es in den Banken gibt. Ich glaube, da hat auch NTV heute auch nochmal nachgehakt. Ja, also die amerikanischen Banken, wie die mit Geld quasi hier falsch umgegangen sind. Dann aber auch Hinweis Steuerbetrug und wie eben 50 Milliarden jährlich quasi dem deutschen Staat an Steuern weggehen, weil eben zu wenig Fahnder, Steuerfahnder da tätig sind und so weiter. Und das zeigt alles die Problematiken auf, ja, die dann eben drin münden, dass eben andere, ja, wir haben eine Krise, aber im Prinzip hat der Staat die Krise verursacht, indem er eben halt nicht mitgehakt hat. Also das ist interessant, diesen Link sondern eben Paul, der Mediathek in ZDF. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber du liegst sehr stark teilweise und so größere Unterbrechungsserien dazwischen. Ja, ist bei mir auch so. Ich habe hier zum Thema Blog auch noch eine Rückfrage als Debütant. Hätte ich gern gewusst, wie die redaktionelle Freigabe erfolgt. Nun gut, der Georg hat ja hauptsächlich den Blog in den ganzen ersten 12 Monaten aufgebaut. Er wird ja was dazu sagen können. Ich habe deinen Artikel schon gesehen im Dashboard. Rolf, habe gesehen, dass du da schon was angelegt hast. Freigabe, ja klar, wir besprechen das einfach mal, checken das untereinander ab, ob das so okay ist, in einem kleinen Kreis und dann geht das meistens raus. Es wird eigentlich relativ unkompliziert gehandhabt. Georg, du kannst da vielleicht noch was dazu sagen? Ja, also der Ablauf ist, ich beschreibe es bei mir, ich formuliere das, dann suche ich mir zunächst zwei heraus, denen ich das direkt zuschicke, um das erste Feedback, die erste Rückmeldung zu bekommen. Dann wird das einmal überarbeitet und dann geht das in einen weitaus größeren Kreis, E-Mail-Kreis hinein. Ich sag's mal jetzt, das sind schon die Feinskorrekturen. Und dann geht eine Endversion noch einmal an alle E-Mail-Beteiligten und genau das finden wir nachher auf dem Blog. Und dieser E-Mail-Verteiler besteht nun wahrlich nicht aus 3 Personen. Gut, der E-Mail-Verteiler, den muss ich dann nicht kennen, dann habe ich es im Prinzip richtig gemacht, indem ich an den Koordinator und Mitredakteur Cosmic gepostet habe, ja? Also ich glaube, Piratus hat die nächste Wortmeldung. Ja. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz einwerfen, dass am Anfang, als wir den Blog aufgemacht haben, wir eigentlich besprochen hatten, dass das Redaktionsteam, was es gibt, also wenn jemand einen Beitrag schreibt, den er veröffentlichen möchte, er ihn an mindestens ein weiteres Redaktionsteammitglied schicken muss, und wenn der sagt, ja, ist okay, dann kann man raushauen. Das zum Thema, wie du veröffentlichst. Okay, danke. Ich glaube, ich bin der Nächste. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo organisatorische Hinweise auf einen Termin oder YouTube-Videos, die aus schon gelaufenen Podiumsdiskussionen im Mumble oder auf der Euvicon gelaufen sind, die werden dann einfach von demjenigen, der das dann fertiggestellt hat oder zur Verfügung hat, dann eingestellt. Das ist dann die Ausnahme, wo das nicht notwendig ist. Ansonsten ist es genauso, wie der Piratus gesagt hat. Wolf, hast du eine Redaktionsberechtigung? Also ich habe mal einen administrativen Account für die Site bekommen und von daher konnte ich halt den Artikel verfassen. Ja, also dann passt es ja. Dann kannst du auch freistellen, dann steht dein Name auch drunter. Ja, ja, soweit klar. Also alle bisher veröffentlichten populären Irrtümer sind Gemeinschaftsarbeiten. Ja, und haben bis zu 1100 Zugriffe auf den Blog an einem Tag bewirkt. Das war meiner. Das war der von Rudi, ja. Einige aus der AG lesen ja die Mailinglisten von Attac und beteiligen sich da teilweise auch. Ich denke, es ist sinnvoll, vielleicht da auch einfach mal eine Werbung zu posten, wenn es denn die Globalisierungskritiker tangiert. Jawohl, ja. Okay, gibt's jetzt noch Meldungen zum Top 4 Blogbeiträge, insbesondere in der Serie Populäre Irrtümer? Ja, mich würde nochmal interessieren, Patrick, ob du einen schreiben könntest. Wischer hat ja ins Pad was geschrieben, Axel hat gesagt, dass noch einer kommt, und dann noch die Frage, ob Rudi oder Piratus noch einen haben, und dass wir da ungefähr einen Überblick haben, was kommen wird in den nächsten, in der Zeit nach der Bundestagswahl. Also einer ist jetzt in der Pipeline. Die beiden von dir und von Wischer, das habe ich ja eben genannt. Also ich habe zwei, ne? Ich habe Zinskritik und Zentralbankenhaftung, Steuerzahlerhaften für Zentralbanken. Ich habe noch was, das ist aber noch nicht schriftlich fixiert, sondern ist noch im Kopf am Arbeiten, der populäre Irrtum mit dem demografischen Wandel. Auf der Mailingliste habe ich jetzt gesehen, hat der Nikolai noch einen? Nikolai hat zu Det geschrieben, dass er im Moment nichts hat. Patrick, hast du irgendeinen Beitrag, den du da, der dir am Herzen liegt, wo du als populären Irrtum ausmachen tust? Patrick, wir hatten noch ein Pad angelegt. Da stehen auch sicherlich noch ein paar drauf. Okay, Patrick ist im Augenblick nicht da. Ich denke, wir können weitergehen. Gut, dann kämen wir jetzt zum Top 5. Wer hat das eingestellt? Monetative Infobrief. Wer möchte dazu was sagen? Das war auch ich. Das ist eine reine Information, monetative, wo ich in dem Verteiler bin und der Georg wahrscheinlich auch, hat einen Infobrief zu den Positionen. Also sie haben also wirklich die Parteien oder Vertreter der Parteien angeschrieben, wie deren Positionierung zu Vollgeld bzw. zur Monetativen ist. Und aus dem Link könnt ihr sehen, was da die Antworten sind und der Stand der Dinge bei den einzelnen Parteien. Das ist also eine reine Information. Okay, dann glaube ich, sind wir durch mit den Sachen, die wir im Rahmen der offiziellen Sitzung behandeln wollten. Und wenn es keinen Widerspruch gibt, würde ich den unter Sonstiges nochmal aufgeführten die Diskussionsanregung zu Dirk Müller angehen. Allerdings, wie ich es jetzt sehe, müssen wir Sonstiges nochmal abarbeiten. Das ist ein separater Punkt. Dirk Müller versus Heiner Flassbeck. Euro, ja oder nein? Wer hat das eingestellt? Ja, also aktueller Artikel auf Flassbeck Economics. Flassbeck bezieht sich ganz konkret auf Dirk Müller, sagt, dass er sich ganz gut mit ihm versteht, aber dass Dirk Müller wohl in einem Punkt gewaltig irre und wünscht sich sehr eine Debatte oder wünscht sich sehr sozusagen direkte Debatte. Und ich habe da mal ein bisschen gesponnen, gesagt, naja, okay, wenn wir jetzt so direkt vor der Bundestagswahl, werden wir die nicht in einen Mumble-Raum unter der Flagge der Piraten in eine Podiumsdiskussion bringen. Aber ja, als Idee so, könnt vielleicht Matthias, du kennst ja auch viele Leute, wir haben jetzt viele, ihr habt viele Sachen organisiert, zum Beispiel Patrick Bernau oder so, dass man sowas in die Wege leitet, dass man sagt, hey, kurz vor der Bundestagswahl wollen die sich auf einem Podium über Euro ja oder nein, also wirklich zwei konträre Positionen, beide eurokritisch, aber sehr konträr an diesem Punkt mal streiten und dort ja FAZ-Redakteur wäre natürlich nur so als Gedankenspiel. Was wie realistisch ist das? Du meinst Europawahl, oder? Also ich habe ja die Mail von dir bekommen, Bunky, und das war alles vor der Bundestagswahl jetzt überhaupt nicht möglich. Der Müller war lange im Urlaub, der ist erst in der ersten Septemberwoche wieder zurückbekommen. Außerdem hat der alle letztendlich versuchen, in den letzten 10-12 Monaten da alleine mal bei uns zu erscheinen. Das hat sich zerschlagen. Flassbeck hatte ich bei der Goethe-Universität vor einigen Wochen noch kurz vor der Euvicon gebeten, ob er zu Euvicon kommt. Das ging dann auch aus terminischen Gründen nicht. Diese Konstellation, wie du sie jetzt beschreiben tust, die kann man natürlich sich zunutze machen. Wir haben tatsächlich die Möglichkeit, zum Beispiel Ulrike Herrmann oder einen anderen Journalisten, den wir mittlerweile kennen, sogar Jens Berger kann ich mir da vorstellen, zu gewinnen, um das zu, um die Moderation denen zu überlassen, also diesem Moderator zu überlassen, und dann bilden wir dann nur die Plattform. Aber ob Heiner Flassbeck hier es reicht, in der Mumble diese Sache durchzuführen oder ob er sich da eher was in Real Life vorstellt, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber ich denke, nach der Bundestagswahl ist da vielleicht bei allen Beteiligten mehr möglich, auch an Positionierung, als das vor der Wahl möglich war. Ja, gibt's noch Wortmeldungen dazu? Kann man mich jetzt besser verstehen wieder? Ja. Ja, dann hätten wir unter Punkt Sonstiges nur noch eine technische Nachfrage. Die Archive der Mailingliste sollen über Mobilgeräte nicht abrufbar sein. Also vielleicht erläutert mal jemand das Problem, was er da festgestellt hat. Ja, also das bin ich. Ich lese mal so ganz gerne die Diskussionen in der Mailingliste, wenn ich unterwegs bin, so über das Smartphone. Und seit, weiß nicht, ein, zwei Wochen komme ich da nicht mehr rein. Da sagt er mir, die Webseite gibt's nicht oder ist nicht verfügbar oder so etwas. Auf allen anderen Endgeräten schaffe ich das, aber eben nicht auf dem Smartphone. Ist da irgendwas, ich sag mal, auf der technischen Seite verändert worden, oder hat jemand anderes auch schon die Erfahrung gemacht? Oder? Wahrscheinlich hat sich der NSA-Mitarbeiter bei der Verlinkung vertippt. Könnte eine Version sein. Die andere Version, die mir vorschwebt, ist, dass man, ich habe ein Android-Betriebssystem, ja, dass man auf der Piratenseite nicht mehr möchte, dass die Mailingliste auch von Android unterstützt wird und das da irgendwo abkoppelt. Wäre jetzt eine kleine Verschwörungstheorie, weiß ich aber nicht. Also ihr habt da keine Erfahrung mit der diesbezüglichen Technik? Nee. Okay, dann würde ich jetzt den offiziellen Teil der Sitzung Nein. abschließen. Nein? Da war noch eine Wortmeldung von Paul. Bitte. Richtig, also da vielleicht noch hinzufügen, ich habe jetzt Zugriff auf das Pad unter sonstiges Generationenmanifest, dass ich das zumindest erwähnt habe. Ich habe, wie gesagt, Kontakt aufgenommen, ich habe Cosmic da drüber informiert, auch andere, Arne Feilsticker und so, die dann auch gewillt waren, auch da mit zu unterzeichnen. Kontakt aufgebaut zu Frau Claudia Langer, die ist die Gründerin, die Initiatorin von Generationenmanifest. Sie und auch die Promis, die damit verbunden sind, die haben sich ja auch vorgestellt vor einigen Tagen im ZDF, in der Markus-Lanz-Sendung und haben ihr Anliegen dort vorgebracht. Ich finde es sehr, sehr wichtig, wenn die Piratenpartei und hier auch AG Geldordnung und Finanzpolitik in stetigen Kontakt versuchen aufzubauen zu dieser Gruppe, zu dieser Stiftung. Da ist eine Stiftung, die nennt sich eben utopia.de, auch von Frau Langer gegründet worden, die ja auch sich auch sozialen Zielen also dementsprechend da festgelegt hat. Und eben halt auch ein Umdenken im Wirtschaften, auch in der Geldordnung und so weiter, dass da ein großes Nachdenken vorhanden ist, das zu unterstützen, da mitzumachen und vielleicht eben auch mal ein paar freundliche Worte ihr zu schreiben oder wie auch immer, oder Kontakt aufzubauen, um vielleicht auch eine Podiumsdiskussion mit ihr oder halt auch mit den Promis, die da dabei sind. Da ist ja Weizsäcker dabei, Ann-Kathrin Kramer, eine sehr bekannte Schauspielerin und, kann man ja auch auf der Webseite danach sehen, die ich gerade eben links reingebracht habe im Chat. Kann ich gleich auch nochmal reinnehmen, dass man da eben, falls eine strategische Kooperation vielleicht auch anstrebt und dass man das, was die fordern oder möchten und so weiter, bei uns hier mal diskutiert. Aber Paul, das hat doch Cosmic, als wir den Punkt behandelt haben, in der Tagesordnung auch so wiedergegeben. Gibt es dazu noch irgendwelche Wortmeldungen? Okay, dann beschließe ich hiermit die offizielle Sitzung um 21.49 Uhr und bitte alle, die an den inhaltlichen Themen noch interessiert sind, unbedingt hier zu bleiben und sich zu beteiligen. Danke, Rolf. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.